Bombenrolle. Hörspiel von Paul Bartz. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Anders. Es war anders. Aber mach das mal den Leuten heute klar, wie anders damals alles war. Das Theater. Der Film. Nee, Schauspieler nicht. Die sind immer gleich. Aber das andere, drumherum. Das Promi. Propagandaministerium. Das muss man sich mal vorstellen, dass es sowas mal gab. Und den Herrn Minister, den Doktor, war wirklich Doktor. Einziger der ganzen Bande, war sein ganzer Stolz. Hat verlangt, dass ihn alle nur Herr Doktor nennen, niemals Herr Minister. Naja, man tat ihm den Gefallen. Welchen nicht? Nach seiner Pfeife musste alles tanzen. Jawohl. Nur sein Geschmack hat noch gezählt. Kein schlechter Geschmack übrigens. Doch, das musste man ihm lassen. Von der Sache verstand er was. Und die Filme damals können sich sehen lassen. Immer noch. Postmeister. Feuerzangenbowle. Naja, kein Vergleich mit den Amerikanern vielleicht. Sowas wie Gone with the Wind war nicht drunter. Das ist ein Film. Vivien Leigh als Scarlett, Clark Gable als Red Butler. Das ist eine Rolle. Den deutschen Clark Gable hat mich mal einer genannt. Ganz im Ernst. Gleich nach meinem ersten Film, dem mit der Hoppe. Nichts da. Der Doktor konnte mich nicht ausstehen. Jawohl, das lässt sich beweisen. Der Herr entspricht nicht völkisch-nationaler Vorstellung vom arisch-deutschen Künstler. Ist ein negroider Typ. Negroid. Ich? Stand aber so in den Akten. Dachtlich. Da war nichts mehr mit deutschem Gable, mit... Naja. Blieb das Theater. Auch ganz schön. Hilpert holte mich. Fiesco, Clavigo, der Franz Mohr konnte mich nicht beklagen. Aber mal ein Film dazwischen, Großaufnahme, Millionen sehen dich. Der Wolfgang, der Gute. Ein neuer Klabund. Der zweite Brecht, so wurde er genannt. Dann, 33, Asphaltliterat, Kulturbolschewist. Und sein Buch, das erste, dieser kleine Gedichtband, brannte mit all den anderen damals auf dem Opernplatz. Welche Ehre, sagte Wolfgang noch, neben einem Kästner, Brecht, Tucholsky in Flammen aufzugehen. Chansons haben sie ihn manchmal texten lassen. Unter Pseudonym für irgendwelche Revue-Filme. Wolfgang, unser Dichter, das Genie, ein Schlagermacher. Das war schon mal da. Wirklich? Im Gründgens Film Tanz auf dem Vulkan. Das auch, Kapriolen. Es war eine rauschende Ballnacht. Schreibverbot für einen Schriftsteller. Auch sowas stellt sich keiner mehr vor. Oder dass sich einer von seiner Frau scheiden lassen sollte, nur weil sie Jüdin war. Wie Hanna. Die Hanna. Kannte sie schon, als sie noch an den Münchner Kammerspielen war. Ein Kobold. Der Springteufel. Hast das große Los gezogen, haben wir alle zu Wolfgang gesagt. Und dann ist das mit den Juden gekommen. Die wollen den Jud Süß verfilmen. Wie? Die planen einen Film Jud Süß. Nach dem Roman von Feuchtwanger? Ist das ein Roman von Feuchtwanger? Ja, ein Roman, ein Stück. Klöpfer hat das mal gespielt. Noch bei Reinhardt, eine Bombenrolle. Wollt ihr einen Kaffee? Gern, mein Schatz. Ja, warte mal. Ich hab das Buch noch irgendwo. Du hast noch Bücher von Feuchtwanger? Hier hinten. Neben Tucholsky. Das alles hast du noch? Ja, du nicht? Doch, natürlich. Einiges. Hier. Jud Süß, Berlin 1925. Den Tucholsky mochte ich ja nie. Die Chansons, nun ja, aber die hört man besser. Das ist ein seltenes Ereignis, dass ein Jude für Christenschelme die Zeche zahlt. Was? Wie? Steht hier so. Im Jud Süß. Als sie ihn hingerichtet haben, den Hofjuden des Herzogs, hat ihm die Millionen verschafft für seine Kriege, Mätressen, für... Dann ab aufs Schafott mit ihm. Da soll er noch einen Fluch ausgestoßen haben. Richtig schön alttestamentarisch. Euer Samen soll verdorren, eure Zunge soll zurückrollen. Großaufnahme. Wie? Das wird eine Großaufnahme. Wahrscheinlich, ja. Ziemlich tragische Gestalt. Kein richtiger Jude, kein Christ. Wusste nie, wo er nun hingehört. Erst unter dem Galgen soll er plötzlich Hebräisch gesprochen haben. Euer Samen soll... Eine Bombenrolle. Wie? Eine Bombenrolle, wirklich. Ja, was für Clark Gable. Oder für dich. Mach mich nicht unglücklich. Kaffee ist fertig. Kein Wort darüber zu Hannah, bitte. Haben Sie euch eigentlich mal wieder... Sie haben. Ich meine... Ich weiß, was du meinst. Und? Ich werde mich nicht scheiden lassen. Und wer spielt nur den Jud Süß? Jannings heißt es. Der dicke Jannings? Der sah doch jede Bombenrolle ab. Jannings spielt nicht. Den Jud Süß. Hat einfach Nein gesagt. Dem Doktor mitten ins Gesicht. Nein, danke. Ja, kann sich der Doktor einen anderen suchen. Dürfte nicht schwer sein. Nicht schwer? Na, bei einer solchen Bombenrolle... Als ob es darauf ankommt. Nicht? Nein! Naja, ich bin kein Schauspieler. Aber ich. Und ich sage dir, für diesen Hetzfilm gibt sich keiner her. Hetzfilm? Ja, was soll denn anderes daraus werden? Feuchtwanger. Tragische Gestalt. Nee, das wird was vom Saujud, der an allem schuld ist. Wieder mal. Wahrscheinlich, ja. Eine Bombenrolle, um die sich alle reißen. Hat sich das fein ausgedacht, unser Doktorchen. Irrtum, kleiner Mann. Und wenn man dich zwingt? Zwingen? Wie denn? Es ist Krieg. Und? Du bist von der Wehrmacht freigestellt. Bin ich, ja. Hat Hilpert geschafft. Ein Wort von dem. Sowas lässt sich rückgängig machen. Klar, schon. Mit einem Wort. Dann soll er es sprechen, der Doktor. Soll mich nur fragen, möchten wohl lieber Soldat spielen, was? Selbstverständlich, Herr Doktor, sage ich dann. Lieber als Jud Süß. Na, na. Tausendmal lieber sogar. Naja, fragt mich ja sowieso nicht. Bin nicht sein Typ. Bin überhaupt kein Typ für den Jud Süß, obwohl... Hab ja schon manches gespielt, was nicht mein Typ war. Das wissen die natürlich. Also kann schon sein, dass die mich fragen. Meinetwegen. Die Gesichter will ich sehen, wenn ich sage... Herr Harlan, bitte, sage, das Studio ist bereit. Herr Harlan, bitte. Die bekommen ihre Antwort. Die einzig richtige bekommen die. Aber die fragen mich ja nicht. Die wissen wohl schon, was sie hören werden. Da fragen sie gar nicht erst. Alle fragen die. Jeden. Nur nicht mich. Verdammt, warum fragt mich endlich einer? Gründgens hat Nein gesagt. Klar hat Gustav Nein gesagt. Mein Feldmarschall, der wünscht das nicht, ja. Versteckt sich hinter dem Dicken typisch. Unser Eins... Minetti will ja auch nicht. Schöners nicht. Fernau, Dahlke. Hast du gehört, was der Forst gesagt hat? Bin nicht der Typ vom Blut süß. Bin einfach zu charmant dafür. Ja, der Willi. Nicht der Typ. Na, wer ist das schon? Ich nicht. Denkst du, ich? Zwei Bier, wie immer. Und was zu essen? Würstel mit Kraut? Mhm, klingt gut. Also die Würstel. Für mich auch. Und zwei Schnaps dazu? Mhm, kommt gleich. Wird ja allmählich peinlich für den Doktor. Weil ihm keiner den Blut süß spielt? Noch, mancher schon. Da drücken sich einige ganz schön oft in der Kantine rum neuerdings. Immer beim Harlan in der Nähe. Führt der denn nun Regie? Wer sonst? Der krepiert noch mal vor Ehrgeiz. Na, na. Naja, Regie führen kann er. Besetzen auch. Mich bekommt er nicht für die Rolle. Mich auch nicht. Einmal sowas, immer sowas. Kennt man doch. Wieder Gebühr. Einmal Friederikus. Und dann noch wer wieder Jud süß. Kein Schwein gibt dir noch eine Rolle. Wie? Sie wollen ein Liebhaber sein, jetzt nach dem Jud süß? Die reden von nichts anderem mehr. Wer? Wo? Die vom Film. Sitzen in der Kantine und reden. Wie kommst du in ihre Kantine? Ganz groß soll das werden. Was machst du da? Teuerster Film des Jahres. Was du da machst, will ich wissen. Wo? In der Filmkantine. Warum soll ich nicht in der Filmkantine sein? Ja, Probst Carlos, denke ich. Doch nicht dauernd. Muss ihn mal auch woanders blicken lassen. Vergessen einen doch gleich, wenn man nur Theater spielt. Und dann ist da mal eine Rolle. Der Jud süß. Ach, Wolfgang. Entschuldigung. Ein Scherz. Ein schlechter. Sehr schlecht sogar. Entschuldige bitte. Eine Bombenrolle ist es natürlich, das schon. Fast wie Franz Mohr. Kannst du dich noch erinnern? Franz heißt die Kanaille? Mensch, Junge, hat Hilpert immer gesagt, du hast was, da glaubt am Ende keiner, dass die Amalie nicht in dich verknallt ist. Kommt eben sehr auf die Persönlichkeit an. Ja, ich hole uns mal einen Kaffee. Der Doktor hat jetzt alle zu sich befohlen, die irgendwie in Frage kommen. Und wer nicht mitmachen will, soll ihm das ins Gesicht sagen. Stell dir das mal vor, wie der da hockt, dich anstarrt und du... Ich habe ihn nur einmal ganz nah gesehen. Stand plötzlich vor mir, nickte nur knapp, ging gleich weiter. Mensch, ich sage dir, niemals ist mir einer so zuwider gewesen wie der. Richtig widerlich. Hanna hat uns etwas Kuchen hingestellt. Wo ist sie denn? Wollte ins Kino in den Leander-Film. Darf sie das? Nein. Und sie geht trotzdem? Ja, trotzdem. Eine Schauspielerin. Darf nicht ins Kino, im Theater... Und spielen sowieso nicht. Das heißt, es würden alle, die sich beim Jud süß weigern, nie mehr eine Rolle bekommen. Wie damals wieder. So um 33. Filmkrise, Theaterkrise, keine Arbeit, keine Rollen. Man hockt bei den Agenten, bei den Direktoren. Bitte haben Sie irgendwas. Komparse meinetwegen, nur irgendeine Rolle, damit ich spielen, wieder spielen kann. Spiel weiter, bitte. Geld hatte ich ja. Vater. Ging mir nicht schlecht. Besser als anderen. Aber keine Proben mehr. Abends keine Vorstellung. Kein Publikum, kein Beifall. Nicht, dass ich eitel bin, gar nicht, das weißt du. Aber diese Stille. Wie war das eigentlich mit dir damals? Was war mit mir? Als sie dich nicht mehr schreiben lassen wollten. Was war das für ein Gefühl? Was für ein Gefühl? Ja. Wie du dich gefühlt hast. Tot. Tot. Ich wollte mich sogar umbringen. Doch, im Ernst. Mit Tabletten oder Gas hatte die Hand schon am Hahn. Musste plötzlich an Hanna denken. Sie allein in diesem Land. Das wäre Mord gewesen, glatter Mord. Und ich ihr Mörder. Nee. Also Gas wieder ausgedreht, Tabletten ins Klo geschmissen, weitergelebt, irgendwie. Weitergemacht. Irgendwas. Hanna zuliebe. So fällt einem immer eine Ausrede ein. Und man lebt weiter. Irgendwie. Aber man lebt. Man lebt. Man überlebt. Naja, und wenn das hier was wird und ich den Auftrag bekomme, sieht schon manches anders aus. Nicht mehr nur da sitzen, die letzten Kröten zählen und immer Angst. Diese Angst. Gehst du schon? Ich muss. Guckst du morgen wieder rein? Kaum. Bin morgen beim Doktor. Er hat einen gewissen Charme. Der Doktor. gewinnt aus der Nähe. Doch. Nicht, dass er mir sympathisch ist, das nicht. Aber er hat, wie soll ich sagen? Ja. Entschuldige, ich muss noch arbeiten. Humor, den hat er. Morgen ist Termin. Er hat meinen Franz Mohr gesehen. Fand ihn gut. Sehr gut sogar. War er ja auch. Und dann kam es. Ganz plötzlich. Sprang mich an wie ein Raubtier. Und nun sagen Sie mir mal, warum Sie nicht den Jude Süß spielen wollen. Du, davon war bisher keine Silbe gesprochen worden, davon. Was hast du geantwortet? Irgendwas. Mir fiel nichts ein. Leere im Hirn. Total. Dabei hatte ich noch in der Nacht zuvor, den ganzen Morgen über, ja noch im Vorzimmer, 1000 Antworten parat gehabt. Da wusste ich genau, was ich sagen würde. Ja, und was hast du jetzt gesagt? Ich sei nicht der Typ oder so. Er hat nur gegrinst. Aber als Franz Mohr waren Sie doch der Typ. Womit er natürlich recht hat. Doch, daran hat er recht. Und was hat dein Doktor noch gesagt? Der ist nicht mein Doktor. Der ist... Was sagte er sonst noch? Nichts. Das war schon alles. Ist aufgestanden, hat mir die Hand gereicht. Na, dann warten wir mal die Probeaufnahme ab. Du machst eine Probeaufnahme? Nein, natürlich nicht. Das heißt, Probeaufnahme. Das sagt ja noch nichts. Geht schief. Meistens. Besonders bei mir. Dann sehen die endlich, dass ich nicht der Typ bin. Kein Jud Süß. Dann bin ich die Sache los. Endgültig. Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Ein lauter Verzweifelter. Was wollt ihr denn von mir, ihr Lieben? Das ist schon besser. Ich war doch immer nur ein Diener meines Herrn. Nicht so laut. Ich war doch immer nur ein Diener meines Herrn. Oh, das ist ausgezeichnet. Wirklich? Ich könnte das nie. Ja, natürlich. Du wärst genauso. Nie, nie. Diese Innigkeit, diese aus der Tiefe kommende Verzweiflung. Wenn sie nur vorüber ist. Die Verzweiflung? Diese Probeaufnahme. Wie die nur auf mich gekommen sind. Auf jeden. Und einen trifft's eben, wie im Krieg. Hast du nicht das von Gründgens gelesen, neulich im Völkischen Beobachter? Ob wir eingezogen sind oder nicht, wir alle sind doch einbezogen. Ja, der hat's gut mit seinem Staatstheater. Auch für Kultur gilt jetzt die allgemeine Wehrpflicht. Auch von Gustav? Nee, das ist von mir. Welchen Text haben Sie dir denn gegeben? Den gleichen wie dir, die Gerichtsszene. Seid ihr die Sülze? Die Bockwürsch. Und zwei Bier. Mhm. Wer kriegt denn nun die Sülze? Wer ist die Sülze? Sprich doch mal was. Vom Jud Süß? Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Bloß nicht, nein, ich bin ganz schlecht. Bist du nicht? Die Rolle liegt mir einfach. Ach, die liegt dir großartig. Naja, handwerklich vielleicht, aber das Emotionale und so, der ganze Typ. Du sprichst das wunderbar, du bist einfach ideal. Das habe ich auch Harlan gesagt. Was? Hast du Harlan gesagt? Naja, der fragt mich neulich, wen ich so als Jud Süß sehen würde. Warum fragt er gerade mich, denke ich noch. Und plötzlich fällt dein Name. Meiner? Harlan fragt, was ich so von dir halte. Prima Kerl, mein Freund, sage ich natürlich. Und ein toller Schauspieler. Das ist er auch. Und da fragt er schon, können Sie sich den als Jud Süß vorstellen? Und? Doch, gut sogar. Oh mein Gott. Hätte ich Nein sagen sollen? Natürlich! Du weißt, ich kann nicht lügen. Hättest du es wenigstens versuchen können. Aber warum denn? Muss doch das zugeben. Hast das drin? Den Jud Süß? Du hast mir doch selbst mal erzählt, dass deine Tante gar nicht Rosen hieß, sondern Rosenfeld eigentlich. Dass sie auch gar nicht aus Schweden stammt, wie du immer sagst, sondern aus... Die Bockwürste, zwei Bier. Das habe ich dem Harlan natürlich nicht gesagt. Wann, sagst du, sind die Probeaufnahmen? Hanna, kann ich mal Wolfgang sprechen? Der ist bei der UFA, weißt du doch. Klar, natürlich. Muss doch heute seine Texte abgeben. Richtig, hat der Termin. Hoffentlich bekommt er den Auftrag. Bestimmt, ganz sicher. Na, dann will ich mal weiter, zur Probe. Wie ich dich beneide. Warum? Dass du spielen, arbeiten darfst. Mich lässt man nicht mal zuschauen. Schlimm. Ist nun mal so. Dass man kein Schwimmbad betreten, sich auf keine Parkbank setzen darf. Ich verstehe nicht, dass ihr nicht fortgegangen seid. Längst schon. Gleich 33. Oder als das mit den Gesetzen kam. Da hätte man wohl gehen müssen, stimmt. Nicht lange reden, einfach Koffer packen ab und weg. egal wohin. Warum habt ihr das dann nicht getan? Weiß nicht. Saßen da, redeten tagelang, nächtelang. Ob's wohl noch schlimmer kommt, ob's nicht so schlimm kommt. Ist ja nicht so schlimm, könnte schlimmer sein. So ging das Woche um Woche. Monatelang, Jahre. Immer noch, bis heute. Ja, gerade gestern hat Wolfgang wieder gesagt, wird schon nicht so schlimm werden, wenn ich erst den Auftrag habe. Willst du einen Kaffee? Danke, nicht jetzt. Echter, kein Muckefuck. Danke, danke. Nicht reden. Einfach zum Bahnhof gehen. Das wäre wohl der Weg gewesen. Ich bin zum Bahnhof gegangen. Du? Heute früh. Wollte zur Probe, ging plötzlich in die andere Richtung. Ist doch der Weg zum Bahnhof, denke ich noch, und gleich auch. Gut so. Sehr gut. Den nächsten Zug nehmen, irgendwo hin, nur fort. Irgendwo kommt man schon über die Grenze, in die Schweiz vielleicht. Und? Plötzlich fällt mir das Theater ein. Die Probe. Sie wollen anfangen, ich bin nicht da. Hieper brüllt. Wo ist der Kerl? Ja, brüllen kann er, der Heinz. Der Kerl hockt in einer Eisenbahn auf dem Klo. Hofft, dass ihn kein Schaffner erwischt. Oder hängt unter einem Güterzug oder schleicht sich gerade über irgendeine Gebirgsfahrt in die Schweiz. Oder wird von der Gestapo abgeführt, weil sie ihn doch noch geschnappt haben im letzten Augenblick. Undankbare Rollen. Und die Probe findet ohne mich statt. Undenkbar, dass der Lappen hochgeht und man selbst ist nicht dabei. Die Katastrophe, der Weltuntergang. So ist man nun mal. So sind wir. Ich muss weiter. Soll ich Wolfgang das ausrichten? Ja. Bitte. Sag ihm, morgen ist Probeaufnahme. Bitte zur Aufnahme. Zur Aufnahme, bitte. Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Ich war doch, er kann auch immer seinen Text mit. Du denn? Im Schlaf. Ach, du kannst noch schlafen. Hm, nicht sehr gut. Ziemlich schlecht sogar. Ich träume viel. Und was? Immer das Gleiche. Von Pinkus Waldmann, Intendant in Glogau. Ein Widerling. Ein Jude? Na klar. Und der führt in Jud Süß Regie. Der Waldmann? Im Traum. Ich höre ihn schreien, fluchen. Scheiße, alles Scheiße. Du wirst nie ein vernünftiger Jude. Ich bin neulich aufgewacht, so gegen vier. Da meinte ich einen Augenblick wirklich, der Jud Süß zu sein, auf dem Schafott. Schon mit dem Strick um den Hals. Erbarmend wollte ich schreien, Gnade. Der hätte mich nie als Jud Süß besetzt. Nie. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Der ist schon eher der Typ. Ich war, oh, äußerlich. Ich war immer nur doch, ein ja, der hat dieses... Das Jüdische? Naja. Stimmt. Könnte glatt einer sein. Eigentlich... Was ist eigentlich? Naja. Eigentlich, da kann nur ein Jude den Jud Süß spielen. Wenn es ihm ernst wäre mit seinen Rassegeschichten, dem Doktor... Du weißt doch, wie der immer rumgepöbelt hat. Ja, ich weiß. Von der arischen Rasse, der die echte Bosheit wesensfern sei und so. Ich weiß. Wie kann da ein guter Arier einen bösen Juden spielen, ne? Nicht so laut. Das hat ihm übrigens einer gesagt. Was? Geschrieben hat das ihm, als er den Text für die Probeaufnahme bekam. Da schrieb er... Sehr geehrter Herr Doktor, nach rassehygienischen Erkenntnissen bin ich zu dem Schluss gelangt, nur ein jüdischer Kollege könne überzeugend der Jud Süß sein. So was schreibt er. Da ich selbst kein Jude bin, arischer Nachweis anbei. Das ist gut, was? Das mit dem arischen Nachweis? Ja, sehr gut, ja. Schlage ich vor, einen der nach Hollywood abgewanderten Kollegen zu verpflichten. Das schreibt einer im Ernst? Das Beste kommt noch, warte mal ab. Da ja des Juden einziges Interesse das Geld ist, wie bereits unser Führer und Reichskanzler in Mein Kampf unzweideutig festgestellt hat, dürfte ein solches Engagement, es auch in diesem Fall nur eine Frage der gezahlten Gage sein und dann noch hochachtungsvoll mit deutschem Gruß und so weiter und so weiter. Das hat einer geschrieben. Wörtlich. An den Doktor? An den Doktor. Und wer? Du? Nicht so laut. Hast du das etwa abgeschickt? Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Nein. Ich war doch immer nur ein... War ja auch gut mit dem Götz vor 33 noch. Als da so ein Schmierfink schrieb, da sieht man mal wieder, was für ein widerlicher Jude dieser Kurt Götz ist. Darauf Götz. Ich bin zwar keiner, wäre es aber gern, wenn ich bedenke, dass sie auch keiner sind. doch gut, ne? Oh, ausgezeichnet. Muss man erst mal drauf kommen. Muss man wohl, ja. Da sitzt nun in Amerika der Götz. Hat es richtig gemacht. Hätten es alle so machen sollen. Ja, gleich 33. Weg mit all den anderen. Bis nach Amerika. Amerika. Hollywood. Gute Gage. Gute Rollen. Gute Filme. Nicht solchen Dreck wie das. Hollywood. Gute Gage. Gute Rollen. Gute auf Filme. Die dort drüben passt kein Doktor auf. Gute Gage. Da gute spielt Rollen, jeder, was er will. Filme. Und über uns grinsen sie. Gute Rollen. Haben das Filme. Nötig. Gerade die abzuhauen, wenn es brenzlig wird, typisch. Haben doch keine Ahnung, was es heißt, deutscher Schauspieler zu sein. Zur Probeaufnahme, bitte der Nächste. Aufnahme. Du bist dran. Ich? Du? Du bist doch vor mir gekommen. Du warst vorher da. Aber bitte, ich habe keine Eile. Ich auch nicht. Der Text. Oh Gott, mein Text. Nun geh schon. Ich muss noch mal meinen Text. Geh. Bitte zur Aufnahme. Na schön. Gut, dann hat man's hinter sich. Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Ist das so sprechen? Kräftig, männlich, direkt. Das ist doch nicht der Jud Süß. Nein? Nie. Wirklich? Willst du die reinlegen, was? Reinlegen? Ich? Wen denn? Hat schon gestern einer versucht, hat gejüdelt, dass fast die Scheinwerfer platzten. Was wollt ihr denn, liebe Leid? Bin Meschugge, bin Diener meines Herrn. Abends hat ihn der Doktor kommen lassen. Wissen Sie, was Sabotage ist? Hat er gefaucht? Wissen Sie, was auf Sabotage steht? Sabotage. Der Kopf, mein Herr, hat er gebrüllt. Der Kopf. Oder Strafbataillon, mindestens. Wenn Sie dich nicht gleich ins Lager stecken. Oh. Den Dietmar haben Sie ins Lager gesteckt. Was damals die Sache war mit dem Schauspielschüler. War ja auch leichtsinnig von ihm. Nur 3 Monate haben sie ihn da behalten, aber das hat gereicht. Ein Wrack. Nach nur 3 Monaten. Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Ich war doch immer nur ein Diener meines Herrn. Kennst du den? Ja. Wirklich? Ganz leise. Einfach menschlich. Was ist los? So werde ich das spielen. Diese Gerichtsszene, wenn der Jud Süß verurteilt werden soll. Ich sage das, als stünde ich selber vor Gericht. Kannst dir das vorstellen? Was? Dass wir alle mal vor Gericht müssen wegen dem Jud Süß. Wir? Wenigstens der ihn gespielt hat, weil er nicht Nein gesagt hat. Einfach Nein. Im letzten November, weiß schon, dieser eine Nacht... Ich weiß. Wo bist du da gewesen? Probe bei Hilpert. Ganze Nacht? Kennst doch Heinz, wenn der einen in den Klauen hat. Ich hatte einen Dreh draußen in Babelsberg, todmüde hinterher. Bin gleich ins Bett gefallen wie tot. Erst am nächsten Morgen habe ich von allem gehört, bin durch die Stadt gegangen. Hab das alles gesehen, die zersplitterten Fenster, die Schmierereien und die Synagoge bei uns um die Ecke, die qualmte noch scheußlich einfach, richtig scheußlich. Und da soll man sich auf seine Rollen konzentrieren. Soll gut sein vor der Kamera. Dafür sind wir Schauspieler. Ja, sind wir sicher. Euer Samen soll verdorren. Eure Zunge zurückrollen in euren Schlund. Aber was ist das denn? Stand erst so im Drehbuch. Sollte der Jud sagen, bevor sie ihn hängen. Hat dann wieder gestrichen werden müssen. Befehl vom Doktor. Sei zu heroisch. Juden hätten feige zu sein. Euer Samen soll verdorren. Das bin ich. Du? Ja. Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Ich war, ich bin, ich werde sein, ein ewig treuer Diener meines Herrn. Na dann, treu, treu, treu. Ich habe den Auftrag. Fein. Alle Lieder für den ganzen Film. Freut mich für euch. Euch? Für Hanna, für dich. Ja, für Hanna auch, klar, natürlich. Ja, also die waren ganz begeistert. Genau das, was wir brauchen, haben sie gesagt. Ich soll noch mehr Aufträge bekommen. Tja, vielleicht geben die mir sogar einen festen Vertrag. Ich brauche nur... Ja, was? Ja, erzähl doch mal, wie war es bei dir? Bei mir? Ja, die Probeaufnahme, wie war sie? Beschissen. Na, na. Ich war beschissen, kannst mir glauben. So schlecht war ich noch nie. Dann brauchst du den Jud Süß also nicht zu spielen. Weiß nicht. Wahrscheinlich. Ist doch prima. Prima. Ja. Das ist es wohl. Na, da trinken wir mal einen drauf. Das haben wir uns verdient. Einen auf meinen Auftrag. Einen darauf, dass du als Jud Süß beschissen warst. Ich war gut. Wie? Sehr gut war ich. Hervorragend. Ich verstehe nicht. Ich wollte schlecht sein. Wirklich. Nichts sollte stimmen. Keine Geste, kein Ton. Es stimmte alles. Alles. Nun gib schon endlich einen Schnaps. Die Gerichtsszene. Klappe. Großaufnahme. Text. Er kam, wie er kommen sollte. Was wollt ihr nur, ihr lieben Leute? Ich war doch immer nur... Die Beleuchter haben Beifall geklatscht. Na bravo. Und jetzt kriegst du die Rolle. Wer sonst? Wer sonst? Trink noch einen. Diese Rolle, eine Teufelsrolle. Da kann man gar nicht schlecht sein. Da muss man gut sein. Eine Bombenrolle. Eine Bombenrolle. Klar. Ich bin Schauspieler, Wolfgang. Und man ist Schauspieler, um gut zu sein. Man muss gut sein. Das ist unser Beruf. Unser Gesetz. Hat mein alter Lehrer immer gesagt, der Olle Krückenbaum. Kannst ein schlechter Schuster, Schneider, Maurer sein. Mittelmäßig nur höchstens. Hast dennoch deinen Sinn auf dieser Welt. Dann bist du, was du bist. Schuster, Schneider, Maurer. Ein schlechter Schauspieler aber. Der ist nichts. Hat recht. Hat völlig recht. Ja, beruhige dich. Ein Niemand bist du. Nichts! Stiehlt's anderen nur die Zeit. Noch einen? Immer. Du wirst also die Rolle spielen. Ich muss. Ich muss! Kannst du nicht mit Hilbert sprechen? Mit Heinz? Ja, dass der dich einfach nicht freigibt, weil er dich braucht, im Carlos. Der Carlos ist abgesagt. Kein Carlos. Und kein Markiposa. Nichts hier mit Gedankenfreiheit. Ich stehe zur Verfügung. Wieso denn? Kann nun alles spielen, was die mich spielen lassen. Die Guten, die Bösen. Den Jud Süß. Auch den, jawohl. Weil die was gegen die Juden haben und ich muss das spielen. Was gehen mich ihre Juden an? Nichts. Gar nichts. Aber ich muss spielen. Hast du was gegen Juden? Ich? Ich schon. Seit heute. Ihretwegen muss ich in so einem Film mitspielen. Daran sind nur die Juden schuld. Jawohl. Daran... Leiser, bitte. Die Juden sind an allem schuld. Daran sind Ruhe, nur verdammt die... Verdammt doch mal! Entschuldige. Entschuldige, Hanna. Sie ist nicht da. Dann gib noch mal einen Schnaps. Ach komm, mach mal Pause. Einen Schnaps, sofort! Kriegst ihn ja. Die sagen, die Juden sind an allem schuld. Und du hörst zu, du kriegst dir eines. Wieso sind denn die Juden schuld? Woran? Und der alte Dr. Rosenbaum fällt dir ein. Der Hausarzt. Der hat dich immer gesund gekriegt und Geld hat er nicht viel genommen und du hast ihn gemocht. Also der ist bestimmt an gar nichts schuld. Aber sie sagen es noch immer. Und nun kommt dir der Goldmann in den Sinn, der Miesnick. Also der hat dir die Rolle weggenommen neulich. Ganz gut, dass der jetzt weg ist. Und du spielst seine Rollen. Gute Rollen. Bombenrollen. Und du hast noch immer nichts gegen die Juden. Aber ihre Rollen spielst du jetzt und so richtig traurig, dass du sie spielst und nicht der Itzak, Mitzak, was weiß ich. Also, so richtig traurig bist du eigentlich nicht darüber. Und so geht es weiter. Immer zu. Bist dir Verbündeter und magst das gar nicht. Bist längst einer von denen geworden, die unten auf der Straße schreien, Juden raus! Jawohl, könntest mit denen gleich mitschreien. Aber du ziehst die Vorhänge zu, genehmst dir einen, weil du doch bald die Rollen spielst, die sonst der Goldmann spielen würde. Teufel. Hä? Das ist ihre wahre Teufelei, dass sie uns alle zu Mittätern machen. Mitschuldig, jeder. Du nicht, mein Wolfgang. Bist ein Held mit deiner Hanna. Weißt du das eigentlich, dass du ein Held bist? Quatsch, nein. Aber ja. Und darauf trinken wir jetzt. Auf Helden wie dich. Prost. Dann schreib mal deinen Revue-Film. Gute Sache. Bist fein raus. Hast an deiner Seite Hanna. Bist nicht allein wie ich. Wo ist sie eigentlich? Weg. Im Kino? Nein. Sie wohnt bei einer Freundin. Was soll das heißen? Dass wir uns scheiden lassen. Wie bitte? Wir werden uns scheiden lassen. Das ist doch... Ich lasse mich scheiden. Du willst dich... Du willst... Das ist die Bedingung. Dann gibt es den Vertrag. Ich kann wieder arbeiten, kann... Und Hanna? Ja, die will das selber so. Hat gleich gesagt, mach das. Um Himmels Willen, mach das. Nie, habe ich gesagt. Auf keinen Fall, kommt nicht in Frage. Aber sie hat darauf bestanden. Sie hat gefleht, hat geweint. Schwein. Und bei der Ufa hat mich einer beiseite genommen. Kennt mich von früher. Kann Gedichte von mir auswendig. Also, der kennt einen Weg, Hanna in die Schweiz zu bekommen. Nach Zürich. Das ist nicht ganz einfach, aber... Wenn sie geschieden ist, lässt sich das machen. Schwein. Stell dir vor, sie kommt ans Schauspielhaus. Da ist die Giese, da ist der Stecke. Die kennt sie doch alle noch aus München. Die helfen ihr schon. Und sie kann wieder spielen. Oder wenigstens mal ins Theater. Und sich auf eine Parkbank setzen oder ins Schwimmbad gehen. Ich muss es tun. Ihretwegen. Schwein. Stimmt. Alle hier sind Schweine. Du, ich, jeder. Ich will raus aus diesem Land! Gib mir noch einen, Wolfgang. Raus! Nur raus! Warum denn? Schreibst Filme, nette Filme, die sieht man in 50 Jahren noch. Und niemand wird wissen, dass du sie geschrieben hast, weil du dich hast scheiden lassen von deiner Frau, die Jüdin war. Prost. Stehst prima da. Wie alle anderen, die immer nur gewesen sind, was sie immer waren. Irgendwas, Schuster, Schneider, Maurer. Nur wir, die Schauspieler, wir kommen nicht so leicht davon. Wir halten den Kopf hin. Großaufnahme. Uns sieht man in 100 Jahren noch. Und alle wissen, der hat mal den Jud süß gespielt. Das Judenschwein. Selber Schwein. Das bist du dann für alle Zeiten. Der Schurke, Schuft. Der ewige Jud Süß. Hat er schon Prost gesagt? Ich würde ja mitgehen. Mit Hanna. Bestimmt. Irgendwohin. Nach China meinetwegen. Feuerland, Peru. Aber was soll dort einer wie ich? Ohne Sprache, ohne... Holst du mal eine neue Flasche? Wie? Ja, natürlich gleich. Was wollt ihr denn von mir, ihr lieben Leute? Ich war doch immer nur ein Diener meines Herrn. Hat er übrigens wirklich gesagt, der richtige Jud Süß. Hat mir Harlan gezeigt, die Stelle im Geschichtsbuch. Sei alles historisch, sagt er. Alles belegt. Wir machen einen historischen Film. Ich meine, kann mir irgendwer übel nehmen, dass ich in einem historischen Film spiele? Eine historische Figur? Hä? Wie? Ob mir irgendeiner auf der Welt sowas übel nehmen darf? Der Wallenstein, Richard der Dritte, alles historische Gestalten und Rollen, nichts als Rollen. Die wollen gespielt sein, gut gespielt sein, von einem guten Schauspieler. Das wäre die wahre Katastrophe. Ein schlechter Schauspieler als Jud Süß. Du, Wolfgang. Ja? Könnte es meine Pflicht sein, den Jud Süß zu spielen? Deine was? Meine Pflicht. Jawohl. Es ist meine Pflicht, den Jud Süß zu spielen. Jetzt spinnst du völlig. Nein, ich spinne nicht. Ich muss ihn spielen, damit ihn kein anderer spielt. Kein schlechter Schauspieler. Ich opfere mich dafür. Jawohl, ich bringe ein Opfer. Trink, trink. Und alle müssten mir dankbar sein. Auch die da draußen. Die vor allem. Alle Juden. Die werden mir dankbar sein. Die kommen zu mir, drücken mir die Hand. Der Kartner, der Lorre. Danke, danke. Ich könnte keinem in die Augen sehen. Prost. Prost. Spiel was. Irgendwas. Das Wesentliche soll der Film zeigen. Das Menschliche. Jawohl, hat Harlan gesagt, wahrlich. Eine böse Geschichte, sagte er, aber ich zeige das Menschliche darin. Darauf kommt es an. Auf den Menschen. Oder? Sicher, klar. Bin neulich in der Straßenbahn gefahren. Steigt eine alte Dame ein. Jüdin, ganz deutlich. Die Bahn knallvoll. Was soll das jetzt? Steht einer auf. Ganz einfacher Mann, Arbeiter wahrscheinlich. Sagt, na dann setz dir mal, Mutti. Ja und? Schreit ein anderer, einer mit Bolschen am Revier, PG und so. Wie kommen Sie als deutscher Mann dazu, einer Jid ihren Platz anzubieten? Darauf dieser Mann, der sagt also, der sagt... Na, was sagt er denn? Der sagt zum PG über seinen Arsch, den Arsch über... Über den bestimmt ihn deutscher Mann immer noch alleine. Ja. Hat er wirklich gesagt? Wirklich? Warum erzählst du das jetzt? Ich weiß nicht. Wirklich nicht. Nur, dass ich mich geschämt habe in diesem Augenblick. Vor dem Arbeiter und vor der alten Frau. Dass nicht ich ihr den Platz angeboten habe. Nicht ich diese Antwort gegeben habe. Und dass es immer... auf den Menschen ankommt. Den Einzelnen, das weiß ich auch. Na schön. Der Mensch ist nicht böse, Wolfgang. Keiner. Meinetwegen. Keiner. Auch Jud Süß nicht. Und so werde ich ihn spielen. So wird unser Film. Eine menschliche Geschichte um einen Juden, der ein Mensch war. Die besten Schauspieler werden dabei sein. Alle. Die Christina natürlich, der George, der Kraus, der Klöpfer, alle machen mit. Alle. Lauter! Deutschlands beste Schauspieler. Die Elite. Wir machen Kunst. Nur Kunst. Wie Shakespeare, Richard, Macbeth. Ungeheuer, aber Kunst, große Kunst, ewig wie Mona Lisa, der Dom zu Köln, Ewigkeitswerte, Junge, Werte für die Ewigkeit, jawohl. Hast vor dem mal gestanden, vom Kölner Dom, nur so? Hast du einen aufgeblickt? Einmal, ja. So werden die Menschen mal zu unserem Film aufsehen. Wie zum Kölner Dom. Na, na, na. Weißt du denn, warum der Kölner Dom entstanden ist? Aus guten Gründen? Bösen? Na, keine Ahnung. Vielleicht hat ihn der Teufel selbst gebaut. Jawohl. Ach komm. Jetzt ist er Kunst. Nur Kunst. Ein Meisterwerk für alle Zeiten. Na, ich bitte dich. Spiel, Mensch. Spiel! Wir Künstler schaffen Kunst. Sie ist unsere Waffe. Damit siegen wir immer schon. Zu allen Zeiten. Lauter! 100 Jahre. 1000. Und noch immer zeigt man unseren Film, weil er Kunst ist. Dauerhaft. Überdauernd. Noch wenn alles andere schon weg ist. Vergessen! Der Doktor, sein Promi, der ganze Spuk. Aber unser Film läuft immer noch. Und alle sagen, Kunst ist das. Kunst. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, da es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Drum singt nur Freunde, trinkt und liebt und lacht, genießt den einzigen Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Ob Sie ihn in Amerika zeigen? Euren Film? Klar zeigen Sie ihn. Bei der Besetzung? Kraus, George, Söderbaum, das lässt sich doch keiner entgehen. Riesenplakate, Leuchtschrift, MGM Presents with Proud. Metro-Goldwyn-Mayer. Die bringen das raus. Ganz groß. Juden. Eben. Verstehen was von Kunst. Komm, jetzt mach mal einen Punkt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Amerikaner diesen Film zeigen. Den schon. Den schon. Aber den erst recht nicht. Aber die in Hollywood werden ihn sich ansehen. All die Studiobosse. Der Goldwyn, der Meyer, die von Fox, Paramount, Warner Brothers und dann. Dann. Dann? Dann werden sie mich holen. Dich? Die werden sich noch einen Schauspieler wie mich nicht entgehen lassen. Also hör mal. Die haben doch einen Riecher für Talente. Immer schon. Die brauchen uns doch. Haben uns immer gebraucht. Den Lubitz, den Lang, die Dietrich. Ich bitte dich. Die neue Garbo ist die geworden. Also hör zu, bitte. Der neue Gable. Das bin ich. Du träumst. Ich träume. Ein Traum, das Ganze. Ja. Diese ganze Zeit ein schlechter Traum. Ein sehr schlechter. Dass du dich scheiden lassen musst, weil deine Hanna Jüdin ist und dass es den Doktor gibt und... Verstehst du? Ja. Ja, schon. Wach sind wir nur, wenn wir spielen. Und ich spiele bald in Hollywood, kannst sicher sein. Die holen mich nach Hollywood gleich nach dem Jutsüß. Der wird meine Chance. Unsere Chance. Glaub mir, Wolfgang. Brauchst keine Angst mehr zu haben. Nicht um Hanna... Nicht um dich. Die schicken mir ein Flugzeug in die Schweiz. Ab geht's nach Amerika. Zu Sonne, Palmen, Meer. Dorthin, wo es gute Filme gibt, gute Rollen, gute Gagen. Und euch nehme ich mit, jawohl. Du wirst mein Autor, Hanna meine Partnerin. Kleinigkeit. Bin ein Weltstar. Muss nur noch den Jud Süß spielen. Danach bin ich... Der Star. Steckt in mir drin. Müssen das nur noch mitbekommen dort draußen. Dann fängt die Weltkarriere an. Und daran sind dann die Juden wirklich mal schuld. Der Jud Süß, der ist an allem schuld. Große Leinwand, Farbe, der Himmel, rot, ich, davor, der Star aus Germany. Der Gable aus Deutschland. Also, das war einmal Berliner Platte warm, aber nur Grützwurst, Leberwurst ist heute nicht. Dann die Erbsensuppe, zwei Bier. Zwei Schnaps. Zwei Schnaps, kommt Achtung. Alles. Armes Schwein, Ende kannst du wohl sagen. Naja, hab gleich auf ihn getippt. Hat sich ja gewehrt bis zum Schluss. Der Doktor soll getobt haben. Hat geschrien. Dieses Komödiantenpack, dieses Schauspielergesindel. Wer hat es denn erst gesellschaftsfähig gemacht? Wir, die Partei, ich. Womit er ziemlich recht hat. Die verdienen mehr als unsere größten Wissenschaftler. Stimmt auch. Aber wenn man mal einen kleinen Gefallen verlangt und sie den Jud Süß spielen sollen, kneifen sie, weil sie in die Hosen machen beim Gedanken, was dazu wohl die Juden in Hollywood sagen. Als ob die das interessieren. Und dann schrie er ihn noch an. Sie sind es nicht wert. Zwei Sie Schnäpse. Haben das Recht verloren, mir in diesem Zimmer zu sagen, dass sie die Rolle annehmen, sagen Sie es draußen einem Herrn meines Amtes. Und dann nur noch mit ausgestrecktem Arm. Raus mit Ihnen, raus! So was müsste der George spielen. Der Doktor. Der würde das Tragische herausarbeiten, dieses Shakespeare-hafte. Völlig fertig war der Kollege. Ist fast zusammengebrochen, als er endlich draußen war. Hat immer nur geschrien, ich mach's, ich mach's. War wohl nicht ganz nüchtern. Ist ja immer sein Problem. Naja, nun ist er also der Jud Süß. Den einen trifft's, den anderen nicht. Wie im Krieg. Und jeder hofft, dass er der andere ist. Prost! Prost. Marian macht es. Der Ferdinand Marian. Marian? Der Torero aus dem Zara Leander-Film damals. La Habanera. Ja, und der spielt jetzt den Jud Süß? 80.000 Mark soll er bekommen. Und drei Rollen als Liebhaber. Dann lohnt sich's ja. Ist einfach der Richtige, hat mir Harlan gesagt. Hat gleich bei mir angerufen, sich richtig entschuldigt, weil ich der Beste gewesen sei, mit Abstand. Aber Marian als Typ, Man muss der Typ sein. Den sucht sich keiner aus, welcher Typ einer so ist. Naja, das wäre überstanden. Bist du froh? Doch. Schon. Und die Rolle lag mir ja sowieso nicht. Obwohl, so für Millionen spielen, Europa sieht dich, die Welt, alle. Naja, ich muss weiter zur Probe. Doch, Don Carlos? Nee. Raub der Sabinerin. Passt besser die Zeit. Ach, hast du Nachricht von Hannah? Ja, sie spielt ihre erste Rolle. Im Nathan. Die Glückliche. Und wir hocken hier fest. Nach einer monatelangen eingehenden Prüfung haben wir die Gründe für die Anklage für recht befunden. Ihr kennt sie. Verpressung, Wucher, Ämterhandel, Unzucht, Kuppelei und Hochverrat. Aber weit größer scheint mir die Schuld des Juden, wenn man sie an der Schande, dem Schaden, dem Leid ermisst, die unser Volk durch ihn an Leib und Seele erlitten hat. Bombenrolle. Hörspiel von Paul Bartz. Mit Christian Quadflick als Schauspieler. Hans-Peter Hallwachs als Autor. Wjeslawa Wesolowska als seine Frau Hanna. Siegfried Kernen und Jürgen Thurmann als Kollegen. Steffen Schult als Witzbold. Wiltrud Fischer als Kellnerin. Mark Welte als Aufnahmeleiter. Sagt einem Herzog, wenn seine Durchlaucht ein Interesse daran hat, mit mir ins Geschäft zu kommen, so werden Eure Exzellenz gewiss Mittel und Wege finden, mir einen Pass zu verschaffen, der mir an der Grenze alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumt. Verlasst Euch ganz auf Süß, Oppenheimer Exzellenz, Lady. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Werner Jäger. Regieassistenz Matthias Kapohl. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Ich mache die Tür auf für euch alle. In Samt und Seide werdet ihr gehen. Es kann sein morgen, es kann sein übermorgen. Aber sein wird es. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1998. Dramaturgie und Redaktion Johann M. Kamps.